Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Vor 20 Jahren habe ich in die Kamera geschaut und gelächelt. Ich erinnere mich. Ein paar Witze mit meiner Ex-Frau oder ihrem Bruder oder mit der Frau des Bruders, während sie mich fotografierten. Ich erinnere mich, wie ich in die Kamera schaute und dachte, vielleicht wird es diesmal geschehen. Ja, vielleicht endlich hier. Vielleicht hält dieses Foto schließlich eine Antwort bereit auf Fragen, die sich in unserem Leben einrichten wie Hausbesetzer. Wie seht ihr mich? Was erwartet ihr von mir? Bin ich adäquat verdienstvoll? Eine lebenswerte Existenz? Leute, die auf Gruppenfotos nicht erscheinen, sind nicht nur unsichtbar, sondern sogar schuldig. Irgendwie unanständig. Ihre Schuld besteht darin, zu glauben, sie seien, wie sie sind, nämlich unsichtbar. Während die anderen behaupten, sie seien, wie man zu sein hat, nämlich wie jeder andere auch, nämlich wie sie selbst, nämlich nicht aus dem Rahmen fallend. Guten Morgen. Morgen. Könnten Sie hier noch unterschreiben? Jobcenter von Enzo Kormann. Ja, da. Aus dem Französischen von Hans Till. Das auch noch? Komposition Philipp Gordiani. Wollen Sie einen Kaffee? Schwarz wie immer? Schwarz wie immer. Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Gehen Sie bitte zu Ihrem Coach. Der Coach behauptet, er würde nur Ihre Anweisungen befolgen. Ich zitiere wörtlich. Ich frage, von wem kommen diese Anweisungen? Er antwortet, vom Management. Um dann wieder auf seinen Bildschirm zu starren. Er spielt mit der Maus. Er nickt mit dem Kopf. Er macht Geräusche mit dem Mund. Was ist denn das Problem? Es steht direkt vor Ihnen, Frau Managerin. Die Welt scheint nur ein Problem zu haben, nämlich mich. Die Welt wäre perfekt. Gäbe es da nicht einen namens Gerard Smack, der sie problematisch macht? Herr Smack. Die vertrackte Lage verwirrt den Ingenieur Smack aufs Äußerste, der sein Diplom nach der Formel A plus B gleich C gemacht hat. Es geht allerdings nicht so weit, dass er an den Weihnachtsmann glaubt oder an die Existenz freier Stellen. Sie sind aber durchaus auf der Suche nach Arbeit, Herr Smack. Alles, was ich sehe, ist, dass ich arbeitslos bin. Aber Sie möchten doch wieder eine Arbeit finden, nicht wahr? Als Junge wollte ich Weltmeister werden. In welcher Sportart, weiß ich nicht mehr. Ich habe meine Stelle vor 2 Jahren verloren, als France System von Machine Man aufgekauft wurde. Ich war Diplom-Ingenieur in der Entwicklungsabteilung. Stets zur vollsten Zufriedenheit. Aber als Aktionär glaubt man doch an den Weihnachtsmann. Man möchte 15% jährlich oder das Doppelte, wenn möglich. Ich kenne Aktionäre in Lohn und Brot, die am Ende ihre eigene Entlassung verlangen. Wir kommen ein wenig vom Thema ab. Herr Smack. Leider nein, Frau Geschäftsführerin. Denn zur großen Befriedigung des Aktionärs und des Weihnachtsmanns wurde der Diplom-Ingenieur gefeuert. Haben Sie denn Ihr Skills Assessment? Diplom-Ingenieur? 30 Jahre Berufserfahrung? Das ist meine Bilanz. Niemand zieht Ihre Qualitäten in Zweifel, Herr Smack. Beim Skills Assessment handelt es sich um eine umfassende Maßnahme. Man darf das keinesfalls negativ sehen. Es bietet die Gelegenheit, einen Strich zu ziehen, einen Neuanfang zu wagen. Ja, leider bin ich kein Zahnarzt und habe auch nicht den Führerschein für LKW. Nichts ist endgültig, das müssen Sie sich immer wieder sagen. Ein Schicksal gibt es nicht. Auf! Du könntest schließlich wissen, wenn ein Mann und eine Frau bestimmte Sachen machen, kann das Konsequenzen haben. Ja, dann erklär mir mal bitte, wie eine Konsequenz eine Kautschukmembran durchdringen kann, die speziell dazu hergestellt wurde, sie nicht durchzulassen. Da bist du jetzt wieder ganz der Ingenieur, in Fragen der Mechanik nicht zu schlagen. Aber Mensch und Maschine sind zweierlei. Der Mensch ist unberechenbar. Der Mensch hat manchmal einen Hau in der Nase und einen Kopf aus Kautschuk. Wovon redest du eigentlich? Ich rede über das, was ich im Bauch habe und wie es dort reingekommen ist. Gut. Dann lass uns jetzt darüber reden, wie wir es wieder rauskriegen. Ta! Der Ingenieur und das Dienstmädchen. Hör doch auf damit. Nicht mit mir, Gerard Smack. Verschon mich mit deinen Arien. Wer zahlt dir denn die Kippen und den Schnaps? Und bei wem findest du Unterschlupf? Ich bin vielleicht nur eine Arbeiterin, aber trotzdem bin ich wer. Ich habe einen unterschriebenen Arbeitsvertrag. Ich maloche und ich krieg was dafür. Klar, als Malocherin malochst du. Aber was verdienst du denn? Ein Appel und ein Ei. Von wegen Appel und ein Ei. Ich verdiene auch nicht weniger als jeder andere. Was ja nicht alle von sich behaupten können. Ich habe meinen Lohn am Ende des Monats und ich habe meine freien Tage. Ich habe alles. Nee, nicht mal für eine anständige Wohnung reicht's. Bis jetzt bist du aber immer ganz froh gewesen, dass es sie gibt. Du brauchst nämlich nicht zu denken, dass sie dich dein ganzes Leben fürs Nichtstun bezahlen werden. Noch blechen sie, das ist klar. Aber wenn ihnen irgendwann danach ist, drehen sie dir den Hahn zu. Ob du nun Ingenieur bist oder sonst was. Die knallen dir das vor den Latz und sagen nicht mehr, auf Wiedersehen, mein lieber Herr. Auf Wiedersehen, mein lieber Herr. Auf Wiedersehen, mein lieber Herr. Du, der liebe Herr, der hier vor dir steht und der in deinem Bett schläft, ist der lebendige Beweis für das Prinzip der Entropie. Kennst du denn das Prinzip der Entropie? Nee, aber ich kenne sehr gut die Technik der Vernebelung. Die Ordnung der Dinge ist die Unordnung der Systeme. Oh. Die Ordnung strebt zur Unordnung und die Unordnung zur höheren Unordnung. Ingenieur Smack spricht zu dir. Der liebe Herr, dessen System keine Lust mehr hat. Die Hauptoperatoren des Systems möchten dem Ingenieur Smack keinen Platz zugestehen auf dem Gruppenfoto, denn solche Katastrophentypen und ihre galoppierende Entropie finden sie beschämend. Sie scheißen auf die große Erde und verfolgen gnadenlos all jene, die wie der Ingenieur Smack nicht oder nicht mehr oder nie wieder auf dem Gruppenfoto sein werden und schicken ihnen Briefe per Einschreiben mit Rückantwort und fragen, wer hat euch erlaubt, neben das Loch zu scheißen? Antwortet ihr Drecksäcke! Was regst du dich denn so auf? Weil du nicht verstehen willst, was ich sage, weil du lieber den Mist glaubst, den deine Freundin absondert. Wenn es etwas gibt, wo eine Frau sofort den Braten riecht, dann ist es das Gesülze von ihrem Kerl, der den Abgang vorbereitet. Siehst du? Das ist jetzt absolut daneben gegangen, Herr Ingenieur. Spuck's jetzt mal aus, bitte. Einmal in deinem Leben kannst du doch klar und deutlich und in einfachen Worten etwas sagen. Einfache Worte gibt es nicht und alles ist dunkel. Als wir uns kennenlernten, da hatte ich die Vorstellung, dass ich mein ganzes Leben mit einem Mann wie dir verbringen könnte. So einer warst du, als wir damals streikten. Ein sauberer Ingenieur mit linken Ideen und einem Gesicht wie ein netter Kerl. Eine Woche später lag ich dann unter dir im eigenen Federbett, die Schenkel rechtwinklig gespreizt. Da dachte ich, mein Leben ist wie ein Kuchen, der immer kleiner wird mit jedem Gast, der sich bedient. Was hast du eigentlich an mir gefunden? Ich fand halt... Du bist du. Oh Gott, lass mich zufrieden. Sie haben sicher einen ausgezeichneten Grund, mich hier aufzusuchen. Eine 100% professionelle Sache. Sie haben mein Ohr. Aber fassen Sie sich kurz. Man versucht, mich zu löschen. Wie kommen Sie denn darauf? Ganz konkret, indem man mir eine Stelle angeboten hat, die ich nicht akzeptieren kann. Herr Smick. Das Jobcenter hält ausschließlich vernünftige Arbeitsangebote für Sie. Erstaunliches Postulat, dass es erlaubt, jede Ablehnung als unvernünftig abzuqualifizieren. Na, Herr Smick. Ich als Diplom-Ingenieur, spezialisiert in industriellen Infrastrukturen, wäre also bestens geeignet als Chef einer Putzkolonne in einem Betrieb für Industriereinigung. Ich kenne Ihre Akte nicht, Herr Smack. Was Sie aber keineswegs daran hindert, meine Löschung zu unterzeichnen, sollte ich mich weigern, eine Putze zu werden. Ich meine natürlich Raumpfleger. Ich fürchte, Sie halten unser Jobcenter für einen Ferienclub. Ein Skills Assessment und ein vernünftiges Stellenangebot ist etwas anderes als Kegeln oder Bogenschießen. Herr Smack, es ist eine ernste Sache. Ernste Sache? Ist schnell gesagt, Frau Managerin. Berichtet der Ingenieur von seinem Studium und den 25 Jahren als Ingenieur, antwortet man ihm, Haltbarkeitsdatum abgelaufen. Ab in den Müll. Niemand wirft Sie in den Müll, Herr Smack. Wir bieten Ihnen eine Stelle an, ein Einkommen. Ich gebe zu, dass Sie als Ingenieur die Art dieses Angebots verunsichern kann. Aber Stolz wäre hier ein schlechter Ratgeber. Mit Ihrer Ausbildung und Ihrer Erfahrung werden Sie rasch aufsteigen. Ihre Vorgesetzten werden umgehend Ihre Kompetenz als Industriekader zu schätzen wissen. Ich möchte wetten, dass Sie an einer schönen Stelle im Organigramm des Betriebs enden werden. Darauf würde ich nicht wetten. Erstens, weil mir das Geld fehlt. Zweitens handelt es sich um einen zeitlich begrenzten Vertrag. 3 Monate darf ich die Verunreinigungen auf der Baustelle eines 50-stöckigen Bürohochhauses also entfernen, um dann in den Container zu wandern, zusammen mit dem Schutt und den Teppichresten. Statt einer Beförderung wird es für mich eine Fahrt zur Müllkippe geben, ohne Rückfahrkarte. Ich rate Ihnen, den Vertrag, der uns bindet, sehr genau zu lesen, Herr Smack. Entweder Sie halten sich an die Spielregeln und wir unternehmen das Notwendige, um Sie bei Ihrer Arbeitssuche materiell zu unterstützen, oder eben nicht. Dann können wir aber nichts mehr für Sie tun. Schon seit 2 Jahren spiele ich nach Ihren Regeln das Spiel eines perfekten kleinen Arbeitslosen. Einer, den ich kenne und den du offenbar auch kennst, sagt mir, du möchtest mich treffen. Ich kenne dich nicht. Ich habe nicht gesagt, dass ich sie treffen möchte. Ich meine ausgerechnet sie treffen, mehr als jeden anderen. Denn ich kenne sie ja auch nicht. Ich habe nur gesagt, dass ich jemanden suche. Jemand? Das ist niemand. Jemand, der mir aus der Patsche helfen kann. Bist du etwa in der Patsche? Also das heißt, ich habe etwas nicht, das ich aber gerne hätte, weil mir damit dann etwas wohler wäre, als wenn ich es nicht habe. Sowas ist immer verboten. Wenn du damit erwischt wirst, kommst du direkt in den Knast und ich gleich hinterher. Wie soll die Polizei denn wissen, dass ich es von ihnen habe? Gute Frage. Wie können es die Bullen wissen, wenn du mich nicht verpfeifst? Ich sag ja nicht, dass du mich verpfeifen wirst. Ich sag nur, dass solche Sachen schon vorgekommen sind. Und sind sie einmal vorgekommen, ist es zu spät, so zu tun, als wäre das nicht der Fall. Ich kenne ihren Namen nicht. Und ich habe auch ein mieses Personengedächtnis. Und außerdem weiß ich von nichts. Diese Version gefällt mir. Übrigens ist es in deinem Interesse, wenn du das gleich wieder vergisst. Denn ob Knast oder nicht, ich finde dich überall, um mit dir abzurechnen. Herr Zeigmar, welche Farbe hat dein Geld? Ich bin arbeitslos. Also die Kasse ist leer. Eine Kanone gibt's nur für Bares. Tschüss und auf Wiedersehen. Und wie wär's mit einer Frau? Glaubst du vielleicht, ich warte auf Leute wie dich, damit ich eine aufreißen kann? Ich meine ja nicht eine Frau nur so. Ist sie hübsch? Nicht von der Art, dass man es in einem schmückenden Beiwort unterkriegt. Du meinst eine Superfrau? Ich weiß nicht. Sie ist, was sie ist, indem sie es ist. Und so ist sie irgendwie eine Rarität. Wie heißt denn deine Rarität? Flora. Dann erklär mir mal, weshalb du sie loswerden willst. Deine Super-Rarität. Sie ist zu gut für mich. Wenn deine Flora so gut ist, wie du sagst, dann gehört sie nicht zu denen, die einfach nur mal so ihren Kerl wechseln. Wenn sie sie beschützen, wird sie für sie durch die Hölle gehen. Wovor soll ich sie denn beschützen? Vor dem Elend und dem Schlamassel. Vor der großen Katastrophe. Wo soll sie denn sein, deine Katastrophe? Im kleinen Badezimmerspiegel. Elend, Schlamassel, Katastrophe. Das bin ich. Du hast schon mal eine Kanone benutzt? Früher beim Militär. Aha, früher? Ja, vor 20 Jahren. Und wie ist der Name von deinem Problem? Es heißt, Situation. Was für eine Situation? Schlicht und einfach Situation. Ja, was soll das mit der Knarre zu tun haben? Vielleicht gibt es einen Zusammenhang, vielleicht auch nicht. Ich werde es Ihnen sagen, sobald ich die Knarre habe. Deine Flora-Rarität ist doch nicht ab und zu mal krank? Die einzige Krankheit, die sie mal hat, bin ich. Morgen Abend hast du deine Kanone. Sagte er und streckte mir die Hand entgegen. Ich sehe ihm zu, wie er sich entfernt. Ich denke, bis jetzt warst du ein Nichts. Und jetzt bist du nur noch Ungeziefer. Ich denke, toll. Ich sehe die Konturen von mir. Eine echte Frohnatur im Schaufenster eines Bestattungsinstituts. Ich habe mir gedacht, dass ich vielleicht doch einen guten Plan hätte für einen Jungen wie dich. Eine Stelle als beratender Ingenieur. Was abgeben? Oh, wenn es bezahlt ist. 12 Flaschen Jim Beam. Einfach nur Bourbon. Dann sagen wir 6 Flaschen Jim Beam und eine Schachtel Sundays. Was ist das denn? Dass es Sonntag heißt, kommt sicher nicht von ungefähr. Was soll ich abgeben? Ein Päckchen, so groß wie ein Taschenbuch. Du stopfst es dir unter den Gürtel, eine halbe Stunde mit dem Bus und zu Fuß sind es dann noch 10 Minuten. Du klingelst und sagst in die Gegensprechanlage, du kommst das Sushi bringen. Dann gehst du hoch in den 4. Stock, man macht dir auf, du wirst es los und haust ab. Und wenn ich festgenommen werde? Da reden wir nicht drüber. Denk mal nicht mal dran. Du bringst es in aller Ruhe hin und dann kannst du deine 6 Flaschen Jim Beam und 100 Sundays in Empfang nehmen. Sich einmal richtig die Füße vertreten. Ich erwarte keine Begeisterungsausbrüche. Wir treffen uns bei der Haltestelle der Linie 15. Ne? In einer Stunde, aber pünktlich. Jetzt bitte mal auf ein ehrliches Wort, Herr Smick. Wenn wir die großen Wunder einmal außer Betracht lassen, dann werden Sie in Ihrer Branche keine Arbeit mehr finden. Ich bedauere das ebenso wie Sie, aber so ist es nun einmal. Man muss etwas beweglich sein, sich verändern, Ideen haben. Sie müssen kämpfen, Herr Smick. Ich fechte mit meiner Karriere gegen die Leere. Wir kommen leider zum Ende unserer Unterredung, Herr Smick. Oh ja, die Firma gewährt keinen Kredit, schon gar nicht für den Loser Smick. Niemand nennt Sie einen Loser, Herr Smick. Man wirft mir vor, den Arbeitgeber abzuschrecken, und zwar absichtlich. Welchen Arbeitgeber? Ach, ich weiß auch nicht. Ich kenne Personaladministratoren, Schleifer, Sklavenhändler. Arbeitgeber kenne ich nicht. Weiß nicht mal, wie sowas aussieht. Mein Coach wirft mir vor, ich sabotiere ein Einstellungsgespräch. Aber wer spricht schon von Einstellung? Niemand hat je die geringste Absicht, irgendwen einzustellen, wer er auch sei. Es gibt immerhin 28 Millionen Berufstätige in diesem Land. Nur vor 2 Jahren gehörte ich zu ihnen. Vermittelbarkeit ist ein zeitgemäßer Ausdruck. Sowas spuckt mein Coach ständig aus. Berücksichtigt man jedoch mein Alter, die wirtschaftliche Lage und die Gesetze des Dschungels, so ist meine Vermittelbarkeit heute gleich null. Herr Smeck, das wäre das nicht eine hervorragende Definition von Loser? Person, deren Vermittelbarkeit gleich null ist. Aber The Coach redet von faulen Tricks, von mangelndem Ernst. Vermittelbarkeit gleich null. In Wirklichkeit sucht The Coach einen Vorwand, um mich zu löschen. Könnten Sie ihm bitte zu verstehen geben? Ich sehe nicht recht, weshalb ich mich in die Arbeit eines Angestellten einmischen sollte, der sich buchstabengetreu an die Bestimmung der Zuständigkeiten hält. Zuständig sind Sie! Weit gefehlt, Herr Smeck, weit gefehlt. Wir haben eine regionale Geschäftsführung, eine allgemeine Geschäftsführung und das betreuende Ministerium. Sowie die Europäische Kommission und den Verwaltungsrat von Coca-Cola. So, jetzt müssen Sie mich bitte entschuldigen. Mein Zeitplan ist sehr eng. Ich bitte um Entschuldigung, aber das ist mir scheißegal! Psst! Bitte verlassen Sie das Büro, sonst rufe ich die Security. Einverstanden. Einverstanden. Ich gebe zu, das hätte ich nicht unbedingt sagen sollen. Der Klient-Loser entschuldigt sich in aller Form bei der Leitung des Jobcenters. Ich bin halt ein wenig angespannt. Sehen Sie, Frau Managerin... Nein, nicht angespannt. In Katastrophenstimmung bin ich. Das ist es. Die Katastrophe. Gegensprechanlage war kaputt. Ich musste warten, bis jemand aus dem Haus kam und ich reinschlüpfen konnte. Als ich zur Wohnungstür im 4. Stock kam, hörte ich Stimmen, Musik, Reifen quietschen und es gab Schüsse. Ich klingle und sofort ist es still. Ich möchte gerade noch einmal klingeln. Da öffnet sich die Tür, eine Hand zieht mich hinein. Der Typ hat sein Gesicht hinter einer Mütze mit Löchern versteckt. Er drängt mich gegen die Wand und drückt mir den Lauf seiner Waffe an die Schläfe. Er fragt mich, was ich hier zu suchen habe. Ich sage, es ist wegen dem Sushi, dass die Gegensprechanlage kaputt ist. Und da ist ein Päckchen in meiner Hose an meinem Bauch. Er soll es sich halt nehmen, dann werde ich wieder gehen. Er reißt mein Hemd hoch, nimmt das Paket, drückt mir den Lauf in den Mund und sagt, keine Bewegung. Er streckt die Hand hinter sich aus. Jemand anderes nimmt das Paket und verschwindet. Der Mützenmann hält mich an der Gurgel fest. Nur ein Zucken seines Zeigefingers und es ist aus mit mir. Mit dem Lauf im Mund traue ich mich nicht zu schlucken. Da steht jemand zwischen Leben und Tod, aber ich bin es nicht. Einer, der mich, wenn ihm danach ist, von der einen Seite auf die andere schubsen kann. Ich habe nun kein Wort zu sagen. Allerdings habe ich mich noch nie so adäquat gefühlt. Ein guter Platz auf einem perfekt gerahmten Foto. Ich fühle, dass es mir gefällt, an der Kehle gepackt zu werden. Dass ich den Stahlgeschmack von dem Lauf in meinem Mund mag, die Nervosität des Auges, das mich fixiert, durch das Loch in der Mütze. Der zweite Typ ist ins Zimmer zurückgekommen. Er hat gesagt, kein Problem. Und der Mützenmann hat mich losgelassen. Die Tür hat sich geöffnet und man hat mich rausgeschubst. Am liebsten wäre ich nicht gegangen, sondern hätte mich ihnen angeschlossen. Stattdessen habe ich mich auf die Socken gemacht, um meinen Jim Beam und meine Dose Sundays zu verlangen. Das Hand umzuwerfen und er hat die Dokumente dem Team der Sirius Bank zugespielt. Oh, Sirius Bank. Welchen Grund könnte McNeil haben, Frank zu verraten? Seit dem Skandal mit den Reptilienfonds hatte Frank ihn in der Hand. McNeil wusste sehr wohl, wenn es Ärger gibt, muss Frank versuchen, ihm die Pistole auf die Brust zu setzen. Ja, hast du es kapiert, Nancy? Prost, Brandon! McNeil weiß sehr wohl, wenn er die Dokumente an Sirius übergibt. Dann hat er damit sein Todesurteil geschrieben. Nicht, wenn er sich für Frank ausgibt, Nancy. Frank ist ein Killer. Mehr nicht. Er hat keine Bedeutung, nur noch eine Waffe, die jetzt ihre Haut retten will. Seinen guten alten Sack aus Haut und Scheiße. Oh, jetzt hast du schlechte Karten, Frankie. Bäm! Dieses Großmaul von einem Bullen ist dir im Drehbuch um 3 Längen voraus. Und es macht ihn fertig, dir auf der Straße zu begegnen, während er sich doch einreden möchte, dass du nicht vernünftigerweise du sein kannst, weil du ja keinen Grund hast, in der Stadt herumzuhängen, weil du eine abgefuckte Rolle in einer abgefuckten Serie spielst. Ich habe jetzt keine Zeit, dir das zu erklären. Ach komm, sprich nicht für andere, falscher Post. Jetzt halt endlich die Klappe. Du sprichst ja mit mir, Frank. Mit wem denn sonst, Quatschkopf? Ich habe nicht die Absicht, in der ganzen Folge dein bescheuertes Gequatsche zu schlucken. Das Ding wurde mit der Klobürste geschrieben. Du kannst nichts dafür und ich auch nicht. Also halt jetzt das Maul und lass mich in aller Ruhe meinen Job machen, damit ich die Miete und die Rente zahlen kann. McNeil hat dich über den Tisch gezogen, Frank. Er hat den Typen von Sirius deine Adresse zugespielt und dabei so getan, als wäre er du. Es steht nirgendwo geschrieben, dass ich schon draufgehen soll, bevor die Episode zu Ende ist. Meiner Meinung nach werden die Killer auf eine unerwartete Schwierigkeit stoßen. Entschuldigung, da hat gerade wer geklingelt. Hey, du solltest dich jetzt in eine Kakerlake verwandeln oder zum Fenster rausspringen, glaub's mir. Lass mich in Frieden, ja? Frank Logan? Ich persönlich. Nancy Blackburn. Und Brandon New von der Kripo. Ich möchte Sie bitten, mitzukommen, wenn's recht ist. Es tut mir leid, aber jetzt habe ich meine Antwort vergessen. Ja, wenn man auch ständig unterbrochen wird. Mach nichts, wir gehen einfach weiter. 1, 2, 8, 12. Ich werde das beim Schneiden drüber sprechen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 1432. Alle Ausflüchte bringen doch nichts hin. Ah, dieser Typ gibt mir den Rest! Ich wette, dass diese Entgegnung im Drehbuch nicht vorkommt. Nehmen Sie es mir nicht übel. Aber wenn Sie sich ständig in diese Folge einmischen, dann sind Sie für das ganze Team ein echtes Risiko. Bitte vergessen Sie nicht, dass eine Bande von Killern, Herr Logan, jetzt auf den Fersen ist. Verstehen Sie doch, unsere Zeit ist extrem knapp. Sieht ganz so aus, als wäre in dieser Episode endlich etwas los. Kann mir mal einer sagen, was los ist? Dass wir die Zeit überzogen haben, Herr Logan, die für diese Szene vorgesehen war, das ist los. Und das Team der nachfolgenden Szene ist schon auf der Treppe. Dabei kann ich dir nicht mal was zum Trinken anbieten. Herausragender Quatsch. Jede Wette, dass ihr nicht bewaffnet seid. Ach Gott, Quatsch. Jetzt mal ohne Scheiß. Das sind keine Waffen. Das sind Quatsch. Konservendosen. Scheiße, du hast recht. Was ist das? Alles fake. Aber die da ist ganz und gar echt. Glaub's mir. Mach auf, McNeil! Wir wollen nur mal Gott, ich zieh mich zurück, um von dort auf Sie zu schießen. Bisschen also, Abstand, bitte. Ich werde versuchen, Sie aufzuhalten. Logan, helfen Sie mir. Halt oder ich schieße! Abschau! Quatsch! Obernull! Smack, was machst du denn? Flora, runter! Was soll das denn? Scheiße. Was hast du denn jetzt wieder gemacht? Verdammte Scheiße. Oh, du lebst ja noch. Ich hab dich gerettet. Jetzt hast du nichts mehr zu befürchten. Der Fernseher ist im Eimer und du hast mich beinahe umgebracht. Ich hab's doch gesagt, dass man mit sowas keine Scherze treibt. Diese Nullen schreiben, was ihnen einfällt. Und am Ende ist jeder in der Scheiße. Oh. Hab ich dir das gesagt oder nicht? Reg dich nicht auf, mein Schatz. Klar hast du's mir gesagt. Möchtest du das Ding vielleicht zur Seite legen, damit wir in aller Ruhe reden können? Null Potenz! Katastrophenkerle! Spielverderber! Nimm doch jetzt endlich das Ding runter, mein Herz. Es ist jetzt aus. Du hast mich gerettet und du hast sie alle umgelegt. Ach Gott, du solltest das nicht machen. Es bringt dich noch irgendwann mal um. All diese Nullen. Erst mit der Prohibition hatten sie wirklich Erfolg. Davon hast du doch schon mal gehört, nicht wahr? Trinken ist auch eine Art Widerstand gegen die. Und wenn es dazu noch Spaß macht, umso besser. Ja, hallo. Jim Beam, bitte nicht stören. Das hier ist ein Taubenschlag. Guten Tag, auf Wiedersehen. Der Schlüssel steckt im Schloss, klug ist das nicht. Schlechter Empfang? Überraschender Angriff der Spielverderber, Mr. Jim. Ein gut trainiertes Kommando. Ich heiße nicht Jim, stell mich mal bitte vor. Führer, das ist ein Freund, der mit Sushi handelt, aber nicht Jim Beam heißt. Sehr erfreut. Guten Tag, mein Herr. Hat sie dir das zu verdanken? Scheint so. Scheint so. Und der Fernseher? Was scheint der? Der war total zu und hat den Fernseher in die Luft geblasen. Und das ist auch seine Arbeit? Oh, ja. Also, Sushi, Jimmy, das ist jetzt ein Hammer. Ich habe ein Geschenk für dich. Bim, bam. Mach schon auf, es beißt nicht. Pat, mein Herz noch. Bum. Sag deinem Ex mal, er soll die Klappe halten. Er ist nicht meine Ex. Mach, was ich dir sage. Halt die Klappe, Smack. Bum. Der Kuckuck ruft. Och, achte nicht auf ihn, der ist vollkommen hinüber. Das ist aber nett. Es ist ja wie reine Seide. Es ist reine Seide. Wie heißt du nochmal? Ich heiße Flora. Schauen Sie nicht hin, ich sehe schrecklich aus. Siehst aus, als hättest du dir eine gefangen. Du bist aber schon einen Umweg wert. Danke trotz allem. Also, du bist in der Kartonfabrik? Ich stehe an der Pfalzstraße. Das Halstuch wäre aber nicht nötig gewesen. Und es gefällt dir. Weiblich elegant ist es. Nee, ich meine an der Pfalzstraße. Also, die Kartons, da denke ich nicht mal dran. Deine Backe wird so langsam blau. Ich hoffe, er hat sich wenigstens entschuldigt. Entschuldigung ist ein Wort, das der Ingenieur nicht kennt. Dafür ist es nie zu spät. Das ist traurig genug, der Fernseher war ja fast neu. Hey, hast du gehört, der Ingenieur? Fräulein Flora wartet auf eine Entschuldigung. Ach, das ändert jetzt auch nichts mehr. Weißt du was, meine kleine Flora, wir sollten jetzt erstmal ein paar Dutzend Austern vertilgen. Bei mir wird's jedenfalls ein Fest. Sei so gut, zieh dir irgendeinen Fummel an, in 5 Minuten warte ich unten auf dich. Schminken kannst du dich im Auto. Und dass ich nicht raufkommen muss, um dich zu holen. Trotzdem schlafen Sie gut. Schlafen Sie ruhig. Haben Sie vielleicht getrunken? Sehr schwierig, nicht zu trinken, wenn man trinkt. Der Suff ist wie eine zweite Haut. Du kommst nicht raus wie bei einem Strumpf, da ist es genauso. An einem Nachmittag habe ich auf dieser Bank meinen Rausch ausgeschlafen. Es war genau die da. Ich dämmerte so vor mich hin, als ein Herr und ein kleiner Junge vorbeikamen. Das Kind fragte, was hat denn die Dame da? Und der Herr hat geantwortet, das ist keine Dame, das ist eine Pennerin. Und der hat dieses Wort gebraucht. Pennerin. Und ich dachte, es gibt Herren und Jungen und es gibt Damen und dann gibt es noch die Pennerin. Aber man kann ja wohl nicht morgens aufstehen und denken, Mann, mach jetzt die Pennerin. Und was machen Sie? Ich warte. Auf was warten Sie? Auf den Zug. Hier, im Park. Haben Sie Gepäck? Oh ja, mehr als genug. Man muss sich seinen Platz erbetteln. Vorortzüge, Lumpensammler. Sie nehmen einen morgens mit und bringen einen abends wieder zurück. Mit solchen Zügen kommt man nirgendwo hin. Die Welt ekelt mich an. Pappelapapp, die Welt hat nicht ekelhaft zu sein oder appetitlich. Die Welt ist, was sie ist. Wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie nicht darauf aus, sie zu verändern? Die Welt ist die Welt. Nur der Mensch ist schlecht. Im Internet sehe ich gern Videos, wie Hochhäuser gesprengt werden. Der ganze Mist fällt in sich zusammen. Regen von Schutt. Tonnenweise Staub. Die Menschheit sprengen. Das wäre es. Sie können doch nicht einfach alles hier abladen im Büro der Geschäftsführung, wie Sie das jetzt versuchen. Sie wollen jedenfalls nicht sagen, was ich da lese. Es geht um Ihre Arbeit und um Ihre Unverfrorenheit. Sie kennen die Regeln. Sie kennen den Ablauf. Sie wissen, was ein gutes Benehmen ist. Und unglücklicherweise kann ich auch noch lesen. Herr Smek, wie oft habe ich Sie schon gewarnt? Wie viele Diskussionen gab es, die zu nichts geführt haben? Habe ich je die Tür vor Ihre Nase zugeschlagen? Habe ich je die Security gerufen? Ihre Unverfrorenheit wird nur durch meine Nachsicht übertroffen. Und schließlich musste ich diese Entscheidung treffen. Dass sie mir sehr schwer fällt, das können Sie mir glauben. Na, ganz ehrlich. Was kostet Sie das denn schon? Ja, ob Sie es glauben oder nicht, Herr Smek, diese Situation bedauere ich sehr. Für mich ist das ein Scheitern der Gemeinschaft. Aber das Wort haben Sie noch immer nicht gesagt. Das miese kleine Wort, das hier zu lesen ist, mitten in der Zeile, schauen Sie mal. Wir können nichts mehr für Sie tun, Herr Smek. Machen Sie keine großen Worte, ich möchte nur dieses eine hören. Liebe Frau Geschäftsführerin der katastrophalen Entscheidungen. Ich muss Ihnen leider bestätigen, dass wir nun dazu übergehen mussten, Sie zu löschen. Da ist es das böse Wort. Geben Sie zu, Herr Smek, dass es an Warnung nicht gefehlt hat. Ich habe Sie wieder und wieder darauf hingewiesen, dass man sich unmöglich so verhalten kann. Nichts ist unmöglich an meinem Verhalten. Ich verhalte mich nur logisch. Der Diplom-Ingenieur möchte nicht Putze werden. Und warum will er das nicht? Weil er Ingenieur ist. Sie wollen mich nicht verstehen, also eliminieren Sie mich. Wir eliminieren niemand, Herr Smek. Wir haben Sie gelöscht. Das heißt, dass Sie für uns nicht mehr als Arbeitssuchender gelten. Das ist alles. Aber ich bin ein Arbeitssuchender, weil ich tatsächlich eine Arbeit verlange. Ich bin Arbeitssuchender nach Maßgabe meiner Ausbildung. Ich verlange eine Arbeit als Ingenieur. Leiste dir mal was Schönes, mein Süßer. Hey, wie findest du mich? Wie viel? 50 mit, 100 ohne. Vergiss es. Ich wusste, dass du mich irgendwann anrufen würdest. Ich finde es toll, dass du mich anrufst, Jackie. Vielleicht muss ich aber gleich auflegen. Ich bin draußen und erwarte jemand. Die Arbeit, ja, schwer zu sagen. Aber ich krieg das hin. Ist wer, Jackie? Ich meine, da ist vielleicht der, auf den ich warte. Ich rufe dich später nochmal an. Hey, leiste dir mal was Schönes, mein Süßer. Wie findest du mich? Flo? Oh, das ist mal wieder typisch ich. Ausgerechnet du musst mich hier erwischen. Dabei kommst du doch nie vorbei. Was suchst du denn? Mädchen? Die Frauen hier sind käuflich, ohne Knete, keine Liebe. Als Lieferant hat man mich mit Dope bezahlt und mit Jim Beam. Du hast dich nicht verändert, Gerard Smek. Du redest, aber man versteht kein Wort. Wie bist du denn drauf gekommen, dass ich hier bin? Wahnsinn, was die Leute machen. Wahnsinn, immer diese Lust an Bosheit. Wieso hast du mich gesucht? Dieser Wichser hat dich auf den Strich geschickt. Stell dir vor, früher war ich mit einem Ingenieur zusammen. Auf dem Papier war das sehr viel besser, aber in Wirklichkeit war es sehr viel schlechter. Dann hat mich der Ingenieur gegen eine Knarre eingetauscht. Im Großen und Ganzen habe ich nur den Macker gewechselt. Ich dachte halt... Ja, du dachtest halt, dass du dich einsam fühlst und dass du dich ganz gerne mal an der kleinen Flora rubbeln würdest. Aber jetzt möchte, aber jetzt möchte die kleine Flora nichts mehr von dem Ingenieur Smek hören. Sieht aus, als würde ich immer den Zug verpassen. Kannst ruhig sagen, 2 oder 3 Züge. Sie haben mich jetzt endlich gelöscht. Und was willst du jetzt machen? Ich zögere noch. Zwischen was und was? Zwischen Ihnen und mir. Oh. Ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn du einfach abhauen würdest. Und dass du nicht jedes Mal auf Besuch kommst, wenn du dich mal einsam fühlst, ja? Flo. Du kommst doch wohl nicht jetzt darauf, dass du was von mir willst. Das würde ich tun, wenn ich Geld hätte. Dich kaufen, dich ficken und dann gehen, wie ich gekommen bin. Man kann mich bezahlen, aber man kann mich nicht kaufen. Ich vermiete nur. Wie viele Kerle hast du heute schon erleichtert? Was hast du mit dem gemacht, dass ich dir in den Bauch gepflanzt habe? Und wer bezahlt diese Verpackung deines Ficktäschchens? Geh nach Hause, du wirst dich erkennen. Eine schreckliche Krankheit geht um. Ich sehe es an meinen Händen. Ich spüre Verbrennungen in meinem Gesicht. Die Nacht ist eine Salzkruste, die platzt und in Brocken abfällt. Ich sehe, was jetzt kommt. Was kommt, kennt mich und ich kenne es. Man nennt es direkt an der Ziellinie. Und gerade jetzt habe ich nicht die geringste Ahnung, was passieren wird. Mit Sicherheit weiß ich nur, dass ich der bin, der eine Knarre einstecken hat. Der jetzt auf die Uhr blickt. Der seinen Kragen hochstellt. Der sich zum Jobcenter auf den Weg macht. Schieße, wenn Sie schreien. Schließen Sie leise die Tür. Legen Sie den Mantel ab. Setzen Sie sich. Ich weiß genau, was ich riskiere. Aber das Schlimmste habe ich schon hinter mir. Ich möchte versuchen, dem Elend zu entkommen. Sie werden versuchen, Ihre Haut zu retten. Nehmen Sie die Waffe weg, Herr Smick. Gehen Sie nach Hause und wir tun so, als wäre das alles nur ein Traum gewesen. Ich möchte aber aufhören zu träumen und in den Augen der Welt als eine Null dazustehen. Was kümmert Sie denn die Welt? Sie sind die Welt, aber ich schon nicht mehr. Ich sehe, wie der Marathon vorbeikommt. Im allgemeinen Gedränge ist kein Platz mehr für mich. Erinnere ich mich überhaupt daran, wie mir damals war, als ich noch mit im Peloton war? Was? Oh, entschuldigen Sie, ich wusste nicht, dass Sie einen Termin haben. Janice, das ist Herr Smack. Sie kennen ihn doch. Ja, ich habe den Herrn schon gesehen. Schließen Sie die Tür, Janice. Das tut mir leid, Janice. Die Tür! Ja. Tun Sie alles, was man Ihnen sagt. Setzen Sie sich dahin. Hände hinterm Kopf gefaltet. Wozu das denn? Wozu denn immer wieder die Vorladungen, die Skills Assessments? Ich habe Ihnen nichts getan. Du kannst jetzt mal sehen, was es heißt, das Maul zu halten, wenn einer zum Opfer von Misshandlungen wird. Du hast nichts getan. Deshalb setzt du dich mit den Händen überm Kopf und Schnauze. Herr Smack. Maul halten! Das gilt für euch beide. Ihr sprecht nur dann, wenn ich euch etwas frage. So, Frau Geschäftsführerin. Jetzt rufen Sie den Mann von der Security. Und sagen Sie ihm, er soll sofort das ganze Gebäude räumen lassen. Dann rufen Sie die Bullen an und sagen, sie seien die Geisel von, Anführungszeichen, einem verzweifelten Arbeitslosen. Schlusszeichen, Punkt. Genau das Adjektiv und das Substantiv. Verzweifelter Arbeitsloser. Sie können den Revolver erwähnen, aber nennen Sie keinen Namen. Sagen Sie, ich würde meine Forderungen im Verlauf des Nachmittags bekannt machen. Darf ich etwas sagen? Oh, ich bin ganz Ohr, aber fassen Sie sich kurz. Erinnert Sie das an was? Herr Smack, lassen Sie uns in aller Ruhe über diese Sache mit der Löschung sprechen. Ich bin gern bereit, den Fall noch einmal zu überprüfen. Der soziale Dialog wird wieder aufgenommen. Sie sind dabei, einen Riesenfehler zu machen, Herr Seien Smack. Seien Sie ruhig, Janice. Diese Sache geht Sie hier nichts an. Untersteh dich noch einmal, irgendjemand zu sagen, er soll den Mund halten. Wenn Janice sprechen möchte, soll sie sprechen. Und wenn du sprechen möchtest, zeige auf und melde dich. Ein Riesenfehler, sagst du, Janice? Ja, es könnte Ihnen Gefängnis einbringen. Sie sind doch noch nicht alt. Sie sind Ingenieur. Ich habe einmal einen Ingenieur gekannt. Er war ein junger Kerl. Ein bisschen verträumt. Hatte eine Zukunft und Liebesgeschichten. Dieser Kerl ist seit 2 Jahren tot. Herr Smick, Sie sollten doch wissen, dass in solchen Situationen die Polizei immer das letzte Wort hat. Es gibt kein einziges Beispiel, dass man Forderungen von Geiselnehmern erfüllt hätte. Wenn ich jetzt mit den Sicherheitsverantwortlichen telefoniere, wie sie es von mir verlangt haben, dann werden auf allen Dächern der Umgegend Scharfschützen postiert. Elitetruppen. Bestens trainierte Spezialisten. Ihre Redezeit ist abgelaufen. Janice, ein Kommentar? Entschuldigen Sie, aber ich muss ganz dringend auf die Toilette. Oh, die Toiletten der Geschäftsführung stehen Ihnen natürlich selbstverständlich zur Verfügung. Aber... Ich habe sie auch benutzt. Als ich auf Sie gewartet habe, ich habe in aller Ruhe meine Därme entleert und mir dabei 2 Szenarien ausgedacht. Ein verzweifelter Arbeitsloser verschafft sich nachts Zutritt zu der Privattoilette der Managerin des Jobcenters und verübt Selbstmord, die Hosen in den Kniekehlen, indem er sich eine Kugel des Kalibers 6,35 in den Mund jagt. Eine etwas krasse, verpeilte, aber sehr verkaufsträchtige Meldung aus den vermischten Nachrichten. Aber das wäre nicht die richtige Geschichte. Das wäre die Geschichte eines Unglücks. Aber hier handelt es sich um einen Krieg. Ich führe keinen Krieg gegen Sie. Ich kann mich nicht erinnern, Ihnen das Wort erteilt zu haben. Vielleicht führen Sie ja tatsächlich keinen persönlichen Krieg gegen mich. Aber hier tobt ein ökonomischer Krieg und ein sozialer Krieg, liebe Frau. Und wir sind auf zwei unterschiedlichen Seiten der Frontlinie. Darauf möchte ich antworten. Aber ich möchte Ihre Antwort nicht hören, denn ich bin ein Terrorist. Und Terroristen wollen nichts hören und nichts verstehen. Schließlich bin ich verrückt. Und Verrückte haben bekanntlich alles Verständnis verloren. Der Krieg hat mich taub gemacht. Und ich höre überhaupt nichts mehr. Ich lehne mich über den Gipfel der Welt und winke mit den Armen. Und den Scharfschützen juckt der Finger am Abzug. Ein Akt der Verzweiflung wird in den Zeitungen stehen. Nach meinem Tod und Ihrer Befreiung wird man Ihnen einen Orden verleihen. Und Sie werden erklären, ich habe unablässig an meine Kinder und meinen Mann gedacht. Ich habe gebetet, denn ich bin gläubig und weil ich dachte, dass ich jetzt sterben muss. Wenn Sie mir schon das Wort verbieten, dann reden Sie bitte nicht für mich. Sind Sie gläubig, Janice? Aber Sie werden uns doch nicht umbringen, nicht wahr? Nicht, wenn Sie tun, was ich Ihnen sage. Frau Geschäftsführerin, du nimmst jetzt das Telefon. Du rufst die Bullen an und sagst ihnen, dass du hier bis zum Hals in der Scheiße steckst. Du erklärst ihnen, dass du eine Knarre an der Schläfe hast, während du mit ihnen sprichst. Und das Blut fließen wird. Ich flehe sie an. Bitte tun sie mir nicht weh. Hörst du das, Janice? Frau Manager fleht, man solle ihr nicht wehtun. Frau Manager möchte andere misshandeln, aber nicht Gefahr laufen, selbst misshandelt zu werden. Sie hat noch nie einen Gedanken daran verschwendet, dass eine Auslöschung als Geste wesentlich gewalttätiger ist als ein Schuss oder ein Stich mit dem Messer. Herr Smick. Gut. Die Verteidigung hat das Wort. Herr Smick, bisher hat noch niemand irgendwen angerufen. Aber die Abteilungsleiter werden sich gleich hier einfinden. Eine Besprechung soll in einer Viertelstunde hier in diesem Büro stattfinden. Soweit zu eins. Zweitens... Ach, was denn noch? Erstens, Frau Managerin des Katastrophencenters, 6 Milliarden Möglichkeiten mindestens. Meine Freiheit gegen Ihre. Ich bin nicht in Ihren Systemen enthalten. Sie sagen erstens und zweitens, aber insgeheim beten Sie, dass weder das eine noch das andere passiert. Im Augenblick bin ich es und nur ich, der will oder nicht will. Oder der entscheidet, was gewollt werden darf und was nicht. Zum Beispiel möchte ich nichts hören über diese Arschgeigen und kleinen Vorgesetzten, die ihr Team bilden. Den ersten, der hier seine Nase reinsteckt, werde ich ohne Zögern umlegen. Und deshalb gebe ich Ihnen den Befehl, die Bullen anzurufen. Das Gebäude räumen zu lassen. Vollzug! Ich dachte, wir beide sprechen dieselbe Sprache. Jetzt wohl eher nicht. Ich sage dir 3 Millionen und du antwortest Minister. Ich sage Hubschrauber und du antwortest Security. Ich sage noch vor Mitternacht und du redest von morgen. Ich sage dir, du sollst die Kerle auf dem Dach gegenüber nach Hause schicken. Und du forderst mich auf, eine Geisel freizulassen. Wir kommen nicht voran. Wir beide sind festgefahren. Du solltest lieber einen ans Telefon holen, der wirklich Verantwortung hat. Also den Präfekten oder einen engen Mitarbeiter des Ministers. Ich halte das Ultimatum für euch Bullen aufrecht. Wenn um Mitternacht der Hubschrauber nicht auf dem Dach des Jobcenters steht und wenn ich nicht eine Sporttasche vorfinde, die mit 100ern gefüllt ist, bringe ich eine von den beiden Tussen um. Und ich telefoniere mit den Zeitungen, um ihnen die Sache auseinanderzusetzen. So. Sie würden es machen. Ich kenne nur eine Waffe, die einen Bullen zu Verhandlungen zwingen kann. Ich rede nicht von der Presse. Ich schon. Den werde ich die traurige Geschichte von Kleenex Mac erzählen, der zu Terror Mac wurde. Sie sagten eben, ich bringe eine von den beiden Tussen um. Und ich telefoniere mit den Zeitungen. Ich bin nur Sekretärin, bearbeite die Post und die Termine. Also, ich bin sowas wie eine Maschine oder ein Doofkopf. Es gibt kaum was Freundlicheres in der Gegend hier. Aber mein Leben ist alles andere als traurig, das versichere ich Ihnen. Du liebst deinen Job? Nicht mal besonders. Auch eine Neuigkeit. Was lebst du denn? Ach, lassen Sie sie doch in Frieden. Lassen Sie sie antworten. Janice, was liebst du denn? Ich meine wirklich. Frauen liebe ich. Tatsächlich. Schockiert Sie das? Sehe ich so aus. Die Herrin entdeckt, dass das Gesinde ein persönliches Leben hat. Ich habe Sie was gefragt. Auf die legitime Frage von Frau Direktorin hier eine hinhaltende Antwort. Dies ist die Spielregel, wie ich sie bei meinen Aufenthalten in diesem Büro lernte. Frage. Und Sie würden es tun. Antwort. Ich heiße Gérard Smeck, Diplom-Ingenieur. Ein Jahr Militärdienst, 20 Jahre Industrie, 2 Jahre arbeitslos. Im Besitz eines Revolvers und eines einzigen Anzugs. Bankverbot, kein Auto, kein Kind, keinen Sexualpartner mehr. Ende der Antwort in Form mündlicher Zurückweisung. Frau Geschäftsführerin, ich finde, du bist seltsam ruhig für eine angehende Ermordete. Ach, wollen Sie, dass ich herumkrieche und Ihre Füße küsse? Seltsam ruhig und debattenfreudig. Und ich habe große Lust, dir weh zu tun. Was meinst du, Janice? Wenn ich es Ihnen sage, lassen Sie mich dann gehen? Vor nicht allzu langer Zeit gab es eine Frau in meinem Leben. Als Ingenieur hat man nur Mechanik im Kopf. Da besteht ein Paar aus 2 Kräften, die gleich groß, parallel und in konträrer Richtung einander entgegenwirken. Wenn ein Ingenieur Paar sagt, dann denkt er an das Öffnen eines Hahns oder an den Rotor eines Hubschraubers. Die Liebe hat mir nie etwas bedeutet. Aber ich mochte die Vorstellung, eine Frau zu haben. Dass diese Frau mich liebt. Oder mir sagt, sie würde mich lieben. Sie sollten ein wenig schlafen. Lassen Sie mich in Ruhe. Geh ran. Ja? Ja, er ist hier. Keine Prügel, keine Vergewaltigung, falls Sie das meinen. Ich bin nicht mutig, ich resigniere. Gib her. Den Mädchen geht es gut, Bulle. Aber es kann ihnen auch sehr schnell sehr schlecht gehen. Wenn du nicht das Nötige unternimmst. Hast du mit dem Minister gesprochen? Du denkst wohl, du bist in einem Krimi, mein Freund. Keine Fantasie. Das war Nummer 1. Hör mir gut zu, Bulle. Die 2. hat die Kanone im Mund. Beim geringsten verdächtigen Geräusch schieße ich sie nieder, bevor ich mir eine Kugel in den Kopf jage. Du kennst meine Forderung, Bulle. Von Anfang an habe ich eine deutliche Sprache gesprochen. Du hast nur herumlaviert. Ich sage 3 Millionen und einen Hubschrauber und du antwortest mir, lassen Sie uns ein Gespräch führen von Mann zu Mann. Vom Leben weißt du nichts, Bulle. Das kann ich an deiner Stimme hören und an den Worten, die du benutzt. Für dich bin ich nur ein technisches Problem. Ein technisches Problem und nicht viel mehr. Aber das Leben ist alles andere als technisch. Zwar ist das Leben beschissen, aber es ist das Leben. Ich bin kein Philosoph, Mann, ich bin am Ende. Man muss am Ende sein, um über das Leben zu reden, um zu verstehen, was das ist, wie es ist, am Ende der Fahnenstange. Ich bin vernünftig, Mann. Streng du dich an und sei du konkret. Wir beide können ein vernünftiges Ende finden für diesen Wahnsinnsfilm. Kein Blutbad, dafür ein bisschen Knete und Treibstoff. Das nenne ich konkret und vernünftig. Darüber können wir diskutieren und über nichts anderes. Und wir werden konkret und sehr vernünftig darüber diskutieren. Sind wir da einer Meinung, Herr Gesetzesvertreter? Wir müssen da rauskommen, Smeck. Du bist doch ein kluges Kerlchen, du. Halt. Sollen wir jetzt diskutieren oder nicht? Wir sollten verhandeln. Da ist ein kleiner Unterschied. Deine Schmeicheleien stinken auf 10 Meter gegen den Wind nach Psychologiekurs für die gehobene Laufbahn. Ich gebe dir jetzt 2 echte Profi-Ratschläge. Erstens, ist nichts von dem, was wir euch zu essen bringen. Sonst könntest du eine starke Dosis Betäubungsmittel mit runterschlucken. Zweitens, schlaf nicht ein. Es sei denn, du möchtest im Knast aufwachen. Das Kräfteverhältnis ist ohne Zweifel zu deinen Gunsten, Smack. Zumindest, wenn du es schaffst, dir ein für alle Mal Essen und Schlafen abzugewöhnen. Dann gebe ich dir auch einen Rat, Bulle. Lass mich nicht schmoren, bis ich einschlafe. Denn ich würde es nicht so weit kommen lassen, dass du mir einen Schlag versetzt, ohne dass ich zuvor noch das Geschick der Geißeln geregelt habe. Soll heißen, es bleibt uns nur noch sehr wenig Zeit, um das Blutbad zu verhindern. Die Hände bleiben auf dem Kopf. Ich lege jetzt die Hände auf die Knie, Smack, ob dir das gefällt oder nicht. Sehr mutig. Ich hoffe, die Damen wissen das zu schätzen. So. Sie sagen ja nichts, Frau Manager. Frau Managerin ist in ihrer depressiven Phase. Sie hat Essen auf den Boden geschmissen. Sie hat viel geweint und verlangt, in Ruhe gelassen Hast zu werden. Hast du einmal darüber nachgedacht, wie du dich an ihrer Stelle fühlen würdest? Frau Managerin hat mich aus der Gemeinschaft der Menschen entfernt, indem sie mich von der Liste der Arbeitssuchenden gelöscht hat. Mir wäre es weitaus lieber gewesen, wenn sie mir eine Kugel in die Stirn gejagt hätte. Ein Kommentar, Janice? Jetzt habe ich kapiert, dass die Polizei nicht nachgeben wird. Sie sind doch nur gekommen, um zu sehen, was hier los ist. Die Örtlichkeiten, der Gestörte, die Geiseln. Und sie werden gehen, wie sie gekommen sind. Mitten in der Nacht werden ihre Leute das Ding stürmen und wir werden alle drei im Kugelhagel draufgehen, weil ein Minister beschlossen hat, nicht nachzugeben. Also hauen Sie ab und lassen Sie uns in Ruhe sterben. Beeindruckend. Was? Sehr wahrscheinlich hat Janice recht. Trotz seines Staatsstreichs wird der Gestörte nicht auf dem Gruppenfoto erscheinen. Wenn aber Janice recht hat, wovon ich überzeugt bin, dann ist jetzt schon alles verloren. Und wenn alles schon verloren ist, habe ich nichts mehr zu verlieren. Und wenn ich nichts mehr zu verlieren habe, Hände auf den Kopf. Ich sage das nicht noch einmal. Er hat zu ihm gesagt, dass er seine Hände heben soll. Dann hat der Polizist gesagt, er sehe sich nicht als Geisel, sondern als Unterhändler. Smack zitterte. Ich habe ihm gesagt, er soll doch gehorchen. Er hat mich angeschaut und sehr ruhig gesagt, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Dann hat er den Kopf zu Smack gewendet und Smack ist sehr schnell um ihn herumgegangen, immer den Revolver auf ihn gerichtet und er hat sich hinter ihn gestellt und geschrien. Zum letzten Mal! Der Polizist hat sich rasch umgedreht, als wollte er ihn am Arm packen und ein Schuss hat sich gelöst. Es hat ihn nach vorn geschleudert und er ist auf den Bauch gefallen. Der Blutfleck auf seinem Rücken wurde immer größer und Smack hat seine Waffe gesenkt und gesagt... Schade um die schöne Moral. Dann hat er sich mir zugewandt. Er hat mich lange angeschaut, als würde er jetzt erst entdecken, dass ich da bin. Und ich dachte, er würde mich jetzt auch töten. Und dann hat er gesagt... Ich gebe Ihnen diesen Revolver. Werden Sie mich erschießen, wie ich ihn erschossen habe? Geben Sie her! Werden Sie mich töten? Geben Sie mir die Waffe. Geben Sie her. Ich glaube nicht, dass Sie es tun werden. Das können Sie erst wissen, wenn Sie sie mir geben. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Sie antworten nie auf meine Frage. Ein schönes Morden. Ein schönes Gruppenfoto. Und diese unvergleichliche Stille. Totale Stille des Universums. Der Platz ist jetzt ganz sauber, als stünde man auf der Schwelle eines Hauses in einer mondlosen Nacht am Rand der Finsternis. Ich war zur Hochzeit nicht eingeladen, und jetzt wandere ich einsam durch den Speisesaal. Ich könnte mich zu Tisch setzen. Aber ich habe keinen Hunger. Ich könnte tanzen, aber da ist niemand, den ich auffordern könnte. Ich könnte verkünden, dass ich frei bin, aber ich allein würde es hören. Kein Fotograf könnte mich aus der Wirklichkeit löschen, denn ich allein bin zur ganzen Wirklichkeit geworden. Tja. Jetzt sind wir wieder in logischen Verhältnissen, Smack. Das improvisierte Raubtier hat sich mit den Füßen in seinem Knäuel verheddert. Es gibt eine Grenze zwischen Fantasie und Wirklichkeit und da bin ich der Zöllner. Ich meine die Bullen. Wir sind Bullen, weil die Leute wollen, dass wir diesen Platz einnehmen und zwar genau in dieser Rolle. Die Leute mögen nicht das Gefühl, dass ein improvisiertes Raubtier ausreicht, um ihr Leben oder das Leben ihrer Angehörigen ins Nichts zu kippen. Die Leute mögen auch die Bullen nicht. Für sie reicht es, die Sicherheit zu lieben, welche die Bullen ihnen verschaffen. Und die Bullen haben gelernt, sich mit dieser herablassenden und hässlichen Liebe der Leute zufrieden zu geben. Beweg dich nicht ein Jota. Es sei denn, du willst mit Kaliber 6,35 auf der Flucht erschossen werden. Eine Krümmung des Fingers genügt. Und ich komme in den Club der Medaillengewinner. Ich bin Herr der Situation. Und was von jetzt an auch geschieht, ich werde der Held sein. Und wenn du eine Erklärung abgeben willst, na zu. Könnte sie mehr oder weniger getreu bei der Pressekonferenz vorlesen. Töte mich. Töten Sie mich. Das ist ja keine Erklärung, mein Guter. Das ist ein Liebesleben. Was ist ein Mensch wert? Ein Mensch, der diesen Namen verdient. Mit jedem Monatsende hielt mir mein Gehaltsauszug seine zählbare Antwort bereit. Nicht zu entziffern Brutto und Netto, Prämien und Abzüge. Was ist der Preis eines Lebens? Meines Lebens? Dumme Fragen. Unpassend infantile Fragestellung. Sinnlos, denn auf jeden Fall, wie auch immer die Frage lautet, Sie werden doch nie eine Antwort haben. Als er sich zur Tür drehte, ist sein Blick meinem begegnet. Zwischen uns war etwas. Ein Bedauern oder eine Frage. Seine Lippen haben sich leicht geöffnet, um einem Wort Platz zu machen. Vielleicht mein Name oder tut mir leid, aber schließlich hat er nichts gesagt. Der Polizist hat ihm mit dem Lauf des Revolvers erneut in den Nacken gestupst und gesagt: Los, weiter. Und sie gingen einen Schritt weiter auf die Tür. Ich weiß, er wird es tun. Genau in dem Moment, wo er innehält. Er holt Luft wie einer, der gleich eine Frage stellen möchte. Ich sehe, wie seine Hände sich von seinem Kopf lösen, er sich rasch umdreht, meinen Arm packen möchte, um mir den Revolver wegzunehmen. Ich weiche aus, er stürzt sich auf mich, umfasst mich. Ich packe ihn beim Haar, ziehe seinen Kopf nach hinten, ich drücke ihm den Lauf in den Hals. Ich schreie ihn an. Loslassen oder ich schieße. Er drückt weiter fest zu. Ich ersticke. Ich gehe mit meinem Zeigefinger auf den Abzug. Ich schreie nochmal. Dann drücke ich ab. Männer in Schwarz stürmen das Büro. Sie verstauen die Leiche in einem Plastiksack, der mit Gleiträdern ausgestattet ist. Der Polizist übergibt sich. Eine Ärztin fragt mich, ob es mir gut geht. Sie misst meinen Blutdruck. Gibt mir ein Beruhigungsmittel. Am nächsten Tag erkläre ich in einer Aussage, meiner Ansicht nach hat der Gestörte dem Polizisten keine Wahl gelassen. Die Zeitungen erzählen die Geschichten in allen Einzelheiten. Mehrmals bin ich schon in einen Schusswechsel geraten. Dabei musste ich 3-mal von meiner Waffe Gebrauch machen, um aus einer brenzligen Situation herauszukommen. Bin mehrmals verletzt worden. Ein Schuss hat sogar irreparable Schäden hinterlassen. Ich wurde in den Unterleib getroffen. Und das Rückgrat wurde tangiert. Jetzt töte ich zum ersten Mal einen Menschen. Der Schuss ist ganz nah an meinem Kopf. Ich bin jetzt noch taub davon. Jobcenter von Enzo Kormann. Aus dem Französischen von Hans Till. Mit Heiko Deutschmann als Ingenieur Smeck und Nele Rosetz, Lisa Hirdina, Marc Waschke. Komposition Philipp Gordiani. Ton und Technik Martin Eichberg und Philipp Adelmann. Regieassistenz Anke Beims. Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Deutschland Radio Kultur 2016.